eine alte Bekannte von Schalkmar. Gelesen von eben jenen. Kapitel 5. Kernöl. Holmann, der sie wohl in dieser Angelegenheiten nicht das erste Mal konsultiert hatte, fand Selbstreden stets lobende Worte für ihren aufmerksamen und wachen Geist. Herr S. dagegen war darauf und daran zu fragen, die wievielte Sitzung zwischen den beiden es heute denn jetzt eigentlich schon sei, verwarf diese Idee mit einem verschmitzten Grinsen aber rasch wieder. Holmann, der das natürlich bemerkt hatte, meinte daraufhin trocken: Lachen Sie nicht, werter Herr, mir ist es vollends ernst mit dieser Angelegenheit. Gold ist ein prosperierendes und vor allem sicheres Gut. Gerade aber in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten versteht es erst sein volles Potenzial zu entfalten und vermag dem weisen Anleger unvorstellbaren Reichtum zu bescheren. Warten Sie nur, Herr S., Sie werden es schon merken, was passiert, sobald Sie wieder lautstark beginnen, von Ihren hochgewachsenen und maroden Devisentürmen zu rufen. Sobald der Erste schreit, sei Ihnen gesagt, ist es nämlich vorbei. Das geht dann in etwa so. Stagnation! Stagnation! Stagnation! Dabei hielt er seine Hände trichterförmig vor seinem Mund, um das Bild des ökonomischen Unheilsboten besser zu veranschaulichen. Herr S. fiel auf, dass sich dadurch bereits auch mancher Kopf von anderem Tische zu ihnen umgewandt hatte, um dem Geschrei auf den Grund zu gehen. Auch an Herrn Hohlmann war die plötzliche Aufmerksamkeit der anderen Leute nicht vorbeigegangen. So wandte er sich kurzerhand an einen bereits deutlich angetrunkenen, am Nachbartisch sitzenden Herrn mit bausbackigem rötlichem Gesicht und grauschwarzem Schnauzbart, der ihm noch zuvor einen neugierigen, jetzt aber schon eher gereizt wirkenden Blick zuwarf. Die meisten Leute, auch die Anleger unter ihnen, seien versichert, wissen zudem nicht einmal genau, was das Wort eigentlich bedeute, aber ohne weiter nachzudenken, stoßen sie mit ihren panischen Verkäufen gruppendynamisch sämtliche Wertpapiere ab und verursachen mit diesem unüberlegten Verhalten erst das kommende, das wahre große Übel. Und wieder sei euch gesagt, blicken alle Anleger zu jenem Mann auf dem wackeligen Devisenturm, der mit bereits ganz heiserer Stimme das nächste Unheil verkünden wird. So war es damals, und so wird es wieder vonstatten gehen. Jetzt schreit er nämlich: Rezension! Rezension! Rezension! Nun auch schon zum Amüsement der anderen Tische hielt sich Holmann erneut die zum Trichter geformten Hände vor den Mund, um erneut den gefürchteten Unheilsboten der großen Parkettbörsen dieser Welt zu mimen. Dabei scheute er in seinem theatralischen Auftreten auch nicht davor zurück, den Buchstaben R in äußerster Betonung rollen zu lassen. Ein Fremder hätte bei diesem Anblick gut denken mögen, dass Holmann bereits etwas zu viel des berüchtigten Marillengeistes dieses heurigen Genossen haben mochte. Herr S. bemerkte in diesem Moment den Blick seiner alten Bekannten, die Holmanns Worte nach wie vor tatsächlich für bare Münze zu nehmen schien und ihm vollends an den Lippen hing. Was mochte sie nur an ihm finden? War es sein selbstsicheres Auftreten, das es so anzog? Sie veranlasste unabwendbar zu ihm hinzusehen? Oder etwa seine gepflegte, herausgeputzte Erscheinung? Sein Aktenkoffer? Oder gar die spitzen Cowboystiefel? Es können doch nicht tatsächlich seine Worte gewesen sein, die es zustande brachten, sie so in den Bann zu ziehen. Dann, setzte Holmann wieder an, dann sei euch gesagt, wenn die letzten Kraftreserven der mächtigen Bullen versiegen und auch die politischen Finanzmedien ihm seine ursprüngliche Stärke nicht mehr zurückgeben imstande sind, er sich strauchelnd vor den großen Parkettbörsen zurückziehen wird. Und das verspreche ich euch, wird er. Dann treten nämlich die Bären aus dem Schatten heraus. Ja, die Bären. Sie werden kommen und alles zerfetzen, was nicht nied- und nagelfest ist. Die aufgeblasenen Wertpapiere werden ihnen zuerst zum Opfer fallen. Dann folgen die Devisen. Die Wirtschaft bricht ein. Der Dollar wird entwertet und die Zeit wird kommen, da auch die größte Gelddruckmaschine der Welt ihn zu retten nicht mehr imstande sein wird. Und wenn erst der Dollar fehlt, nun, ich glaube, ich muss nicht mehr weiterreden. Der Weise, liebe Leute, sei euch gesagt, investiert in Sachwerte. Denn wenn es erst wieder heißt, Anlegerschwämme flüchten sich verängstigt in den sicheren Hafen Gold, dann könnte der günstige Dampfer bereits abgefahren sein. Holmann hatte mit seinen Ausführungen geendet. Die anderen Gäste drehten sich teils lachend, teils kopfschüttelnd wieder ihren eigenen Tischen zu. Herr S. kündigte unterdessen an, dass bereits auf 10 Uhr zuging, nun zahlen zu wollen. Holmann ließ es sich selbstverständlich nicht nehmen, sich noch seine Telefonnummer geben zu lassen und ihm zu versprechen, sich zu späterem Zeitpunkt erneut bei ihm zu melden, um noch ausführlich die Details, wie er sagte, mit ihm zu erörtern. Welche Details er dabei auch immer im Sinn habe, investieren, war Herrn S. klar, würde er sicherlich nicht. Gleich hat die Vernarrtheit Frau Grallingers in diesen Menschen nun doch etwas besser zu verstehen glaubte. Nachdem Herr S. seine Rechnung beglichen hatte und gerade wieder von den Örtlichkeiten an den Tisch getreten war, wurde ihm von der Bedienung mitgeteilt, dass auf der Rechnung noch ein Kännchen Kernöl offen sei. Schlagartig verfinsterte sich seine Stimmung. Natürlich verrechnen Sie mir das Kernöl extra, dachte Herr S. bedrückt, als er mit hängendem Kopf resignierend sein Portemonnaie zückte. Kernöl verrechnen Sie immer extra. Er bemerkte dabei, dass ihn der Posten Kernöl auf der Rechnung der slawischen Bedienung noch mehr boste als die Strafgebühr des frechen Wachtmeisters es zuvor vermocht hatte. Beim Hinausgehen war die Schank noch immer heillos überfüllt. Man entschied, vor dem Fahren noch zu rauchen und stellte sich dafür, da Fräulein Grallinger etwas zu frösteln begonnen hatte, in den Windfang. Nur Herr S., der sich darauf verstand, seiner alten Bekannten weltmännisch noch ein paar Komplimente zu machen, brauchte nicht. Er befragte sie, bevor er sich dann verabschiedete, noch wohlwollend über ihr allgemeines Befinden. Ihre Antwort nahm er lächelnd, aber ansonsten kommentarlos entgegen. Auf der Heimfahrt aber suchte dann sich vergeblich, ihre letzten Worte zu entsinnen, denn alle seine Gedanken schwirrten in diesem Moment von dem bezaubernden slawischen Mädchen mit ihrem freundlichen Lächeln. Dabei wurde sein Hals plötzlich ungemein trocken. So trocken, dass er kaum noch in der Lage dazu war, zu schlucken. Seine Augen brannten, als er sich ihrer erinnerte. Natürlich, dachte er dabei verbittert. Natürlich verrechnen Sie mir das Kernöl extra. Kernöl verrechnen Sie immer extra. Ende des 5. Kapitels. Ende von Eine alte Bekannte. Gelesen von Schalkmar.